Es ist ein ungeheurer Sprung von der elterlichen vorstädtischen Hinterhofwohnung, wo man den Lorbeer nur vom Gulasch her kennt, bis auf die Bretter, wo die Lorbeerkränze blühen. Ich habe ihn riskiert, um mich aufs höhere Drama zu werfen. Die Jungfrau von Orléans war meine erste, höchst gewagte Leistung. Der Erfolg war täuschend glänzend. Ich hab dann allerseelentäglich dem Müller sein Kind gehustet und schmeichel mir, dass dieses hektisch aufgeschossene Kind noch von keiner so gehustet wurde. Was hab ich gehabt davon? Gagenzahlen war bei diesen Direktionen nicht üblich und wegen mir wollten sie nicht abgehen von diesem Prinzip. Es kommt weniger darauf an, was man leistet, als vielmehr darauf, wo man es leistet. Ich habe es leider nie zu einer guten Bühne bringen können. Eine gute Bühne ist nämlich die, wo in jeder Loge ein Millionär und auf jedem Fauteuil ein Kapitalist sitzt. Da hat man doch Hoffnung, die sich dann und wann zur Möglichkeit, ja manchmal sogar bis zur Aussicht steigert. Aber bloß auf Lorbeer reduziert sein, das kann einer ehemaligen Köchin, die den praktischen Wert der Lorbeerblätter nur als einen das Kudelkraut kaum überragenden kennt, unmöglich genügen. Nein, ich kehre wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu meinen früheren Verhältnissen zurück. Meine Fräulein, mein Fräulein, die Professorentochter, die mich früher, so oft sie ihr Herz verschenkte, folglich also unzählige Male mit ihrem Vertrauen beehrt hat, ist im Laufe der Jahre eine junge Frau geworden. Soll sie sich deswegen das Herz abgewöhnt haben? Eine Ahnung sagt mir, bei ihr kann ich wieder ein glücklicher Dienstbot werden. Man kommt, sie ist.